Das standorttreue Wild lässt auch die Menschen standorttreuer werden. Das Streifgebiet wird kleiner, aber intensiver genutzt. Konnte das der Eiszeitjäger in unseren Breiten rund 50.000 Quadratkilometer groß sein, beschränken sich die mesolithischen Gruppen auf ca. 1.000 Quadratkilometer. Dafür wechseln sie nun öfter in ihrem Territorium das Lager, um das Wild weder dauerhaft zu verschrecken noch zu überjagen. Zugleich greift man zu den Schätzen des Waldes, zu Haselnüssen vor allem, aber auch zu Früchten und Beeren. Zudem beginnt man, die aquatischen Ressourcen effektiver auszubeuten. Neue Harpunentypen entstehen, Angelhaken in unterschiedlichsten Größen, Aalstecher. Auch Fischernetze, Fischzäune und Reusen kommen zum Einsatz. Ein Aufwand, den Menschen zuvor kaum je betrieben. Ebenso wie diese sich früher lediglich im Ausnahmefall auf den Bootsbau einließen. Einbäume, pelzbespannte Kajaks und auch Flöße avancierten hingegen im Mesolithikum zu bevorzugten Verkehrsmitteln. An besonders biomassereichen Orten, insbesondere an den Küsten mit ihrem Reichtum an Seafood, neben Fischen vor allem Muscheln, Krabben, aber auch Robben, Wale und Seevögel, fingen die Menschen an, längerfristig an einzelnen Orten zu leben. Mitunter weckt das Begehrlichkeiten. Gewalt nimmt zu. Auch im menschlichen Miteinander dämmert ein neues Zeitalter herauf. Nun wollen wir zum Forschungszentrum Monrepos aufbrechen, wo einzelne Stücke der Maske der Schamanin untersucht werden sollen, weil sie die Ehre haben, nach London zu reisen, um im British Museum gezeigt zu werden. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, dort die erstaunlich modern anmutenden sozialen Konsequenzen des neuen Daseins zu diskutieren und Hinweise auf die Persönlichkeit unserer Heldin zu erhalten.